Maruška, ponte la coșa, ponte la coșa. Oh, niente, că tot îmi doară! Ai, ai, ai, Maria, Maria, o sta. Vine de distanță, zic vor numele von Maria. Keine Geschichte, so wie du. Und das kriegen wir dir nun. Alle Männer, Herzen zu. Ai, ai, ai, Maria, mein Herz, du bist Bahia. Und es schlägt im Samba-Tag für dich allein, Maria. Du bist ein nie geträumter Traum. All die anderen schönen Frauen, die beachte ich nun kaum. Spiel die Musik, Maria, dieses Stück an. Dann möchte ich bei dir sein und denk an unser Glück. Ai, ai, ai, Maria, Maria aus Bahia. Alles, was mein Herz begehrt, das gab zu mir, Maria. Und wenn der Wind von Westen weht, frag mich, wo mein Dampfer steht. Erst auf die Welt und hat sie auf den Kopf gestellt. Mit ihrem Rhythmus fällt die Frau so schnell besiegt und der so weit sich in die Herzen schmiert, wenn sich ein Paar im Samba-Rhythmus Yeah.